Der wissenschaftliche Tiefstand ist aber auch schon von Anbeginn an mit Sorgfalt verbrämt worden, soweit er als solcher empfunden wurde. Anstelle klarer wissenschaftlicher Urteilskraft aufgrund freier Forschung sorgt der Jesuit ganz im Gegenteil grundsätzlich für Fälschung zum Nutzen des Ordens und der römischen Dogmen und alles unter dem Deckmantel großer Gelehrsamkeit. Die Betrachtung der abgestuften Dressur in den Jesuitenschulen gab hierfür genügend Beispiele. Der Humanismus wurde nur verwertet, um die Muttersprache möglichst zu verdrängen und außerdem die Disputation mit den Ketzern zu erleichtern. Ganz den gleichen Sinn hatte die Forscherarbeit einzelner Jesuiten auf Teilgebieten aller Fakultäten, besonders der Naturwissenschaften. Sie sollen das Dogma verteidigen und nach Möglichkeit die Wissenschaft abbiegen, hierzu aber gehört Beschlagenheit. Stets hat der Orden der Ermahnung der Konstitutionen treu gelebt, dass, Zitat, einige der unsrigen auf diesen Gebieten exzellieren sollen, Zitat Ende. Nach Möglichkeit haben die Jesuiten aber auch den Rat des heiligen Ignaz befolgt, und zwar allen Wissenszweigen gegenüber. Sie sollen nämlich, Zitat, damit verfahren wie die Israeliten mit den goldenen und silbernen Gefäßen der Ägypter, Zitat Ende. Bekanntlich haben die Juden unter dem Scheine der Freundschaft die Wertgegenstände der Ägypter geliehen, sie sich dann einfach gestohlen und nach dem gelobten Lande auf Nimmerwiedersehen mitgenommen. Der Jesuit walte treu dieses Amtes. Er stiehlt die Kenntnisse der Wissenschaft unter dem Schein der Freundschaft für diese, verwertet sie für seinen Nutzen und trachtet nach Möglichkeit, dass sie den Besitzern, den Völkern, auf Nimmerwiedersehen verloren gehen mögen, sei es, dass die exzellierenden Patres für Fälschung und Abbiegung sorgen können, sei es, dass gefährliche Werke auf Nimmerwiedersehen verschwinden und gefährliche Forscher verfolgt und unterdrückt werden. Bei ihrer Verfolgung der Forscher, die sich nicht in blinden Gehorsam beugten, hatten sie das Vorbild ihres heiligen Ignaz. Dieser war stets entzückt, wenn zum Nutzen des Ordens sich Gebildete und Kluge für die Leichenhalle Loyolas anmeldeten. 1545 jubelte er in einem Briefe nach allen Seiten, dass Postel, ein bekannter Sprachforscher und Mathematiker, seinen Eintritt in den Orden meldete. Postel bestand alle Proben der Demütigung. Er wurde, obwohl kurz zuvor noch Vorleser des französischen Königs, sehr folgsamer Küchenjunge und Gassenprediger. Aber das Opfer seines Verstandes, das natürlich von ihm verlangt wurde, konnte er nicht bringen. Ignaz verstieß ihn aus dem Orden und verfemte ihn, ja der Christus quasi Präsens sorgte, dass er in das Gefängnis der Inquisition geworfen und zum Feuertod verurteilt wurde. Wider den Willen des Heiligen öffnete ihm der Papst den Kerker wieder. Dem jesuitischen Schriftsteller, der dies schildert, ist es nur ein matter Trost, dass Postel immerhin bis an sein Lebensende in dauernder Inquisitionsüberwachung und jesuitischer Überspitzelung stand. Erbarmungslos lieferte überhaupt der gegenwärtige Christus alle die, die sich nur im geringsten eines wissenschaftlich selbstständigen Gedankens verdächtig machten, der Inquisition aus und ließ sie an die Galeeren schmieden. Solchem Ignazgeist blind zu gehorchen, ist des Jesuitenordens oberste Pflicht. Und wenn er heute nicht so leicht das Gleiche tun kann, so liegt das nicht etwa an einer inneren Wandlung, sondern an der Auswirkung der Befreiungstat Luthers vor den Toren von Wittenberg. Der Jesuitenorden hat aber noch Gelegenheit gehabt, den Loyola-Geist einem Naturforscher gegenüber sichtbarlich zu bestätigen. Alle Unfälschungen des Sachverhaltes, die die Jesuiten, besonders der Jesuit Grisard, über die Verfolgung Galileis versucht haben, helfen nichts. Es steht unerschütterlich fest, dass die Hetze der Jesuiten die Verfolgung dieses 70-jährigen Greises erreichte. Er wurde auf ihr Treiben hin vor ein Gericht des Papstes und der Kardinäle geschleift. Es wurde ihm, um ihn zu verängstigen, mit Folter und Feuertodstrafe gedroht, und zwar deshalb, weil er wissenschaftlich nachgewiesen hatte, dass nicht die Sonne sich um die Erde bewegt, sondern umgekehrt die Erde sich um die Sonne dreht. Am 15. Juni 1633 schrieb Galilei an Elia Diodati, Zitat, von guter Seite höre ich, dass die Patres Jesuiten der maßgebendsten Persönlichkeiten, dem Papst, eingeredet haben, mein Buch sei verabscheuungswürdiger und für die Kirche verderblicher als die Schriften Luthers und Calvins. Zitat Ende. Tatsächlich hatte auch schon im Jahre 1615 der Jesuit Kardinal Bellarmine geschrieben, Zitat, wenn man behaupten will, die Sonne stehe wirklich im Mittelpunkt der Welt und die Erde bewege sich mit der größten Schnelligkeit um die Sonne, so läuft man Gefahr, dem heiligen Glauben zu schaden, indem man die heilige Schrift Lügen straft. Wenn Sie die Genesis, die Psalmen, den Prediger, das Buch Josua lesen wollen, so werden Sie finden, dass die Sonne am Himmel ist und sich mit der größten Schnelligkeit um die Erde bewegt und die Erde sehr weit vom Himmel entfernt ist und unmittelbar im Mittelpunkt der Welt steht. Ich füge noch bei, dass derjenige, der geschrieben hat, die Sonne geht auf und sie geht unter und kehrt zu ihrem Ort zurück, Salomon ist, der nicht allein von Gott inspiriert sprach, sondern auch der Weiseste von allen Menschen war und alle diese Weisheit von Gott hatte. Zitat Ende. 1632 schrieb Margalotti, Zitat, die Hauptsache ist, dass die Patres Jesuiten unter der Hand eifrig daran arbeiten, dass das Buch Galileis verboten wird. Riccardi hat mir das selbst gesagt mit den Worten, die Jesuiten werden ihn auf das Heftigste verfolgen. Zitat Ende. Galilei wurde vor ein Gericht des Papstes und der Kardinäle gestellt, durch Vorzeigen der Folterwerkzeuge gebrochen und aufgefordert, seine Lehre abzuschwören. Er tat dies, entging zwar dem Flammentod, doch das Opfer seiner Überzeugung half ihm wenig. Er wurde bis zu seinem Tode wie ein Gefangener gehalten. Ganz die gleiche Rolle spielten die Jesuiten unter Benedikt XIII. von 1724 bis 1730, als Ginones berühmte Geschichte Neapels erschienen war. Sie sorgten für den Befehl des Papstes, dieses Werk eines 20-jährigen Fleißes zu verbrennen. Es enthielt zu viel enthüllende Wahrheit über die Päpste und den Orden. Der Forscher, mutarm wie Galileo, widerrief, um ganz das gleiche Schicksal trotz des Widerrufes zu erleiden, nämlich 12-jährige Gefangenschaft bis zu seinem Tode in Turin. Wie gerne würden die Jesuiten auch heute noch uns alle, deren Werke der Papst auf seinen Index stellte, vor ein ähnliches Gericht schleifen, weil unser Forschen mit den Worten eines Josua oder Salomo, vor allem aber mit den tiefstehenden Lehren eines Ignaz von Loyola, nicht in Einklang zu bringen ist. Luthers Tat hat dies erschwert. Was aber trotz dieses Schutzes an geheimer Niedertracht gegen die Forscher und ihre Werke geleistet wurde und wird, lässt sich denken. Die Seelenmörder hatten seit je den sicheren Instinkt, dass es die Wissenschaft ist, die ihnen den Untergang bereiten wird.